Jesu Namen. Jesus, Jeshua. Fallen in diesen Namen. Lass dich fallen in ihn. Lass dich fallen in seine Gegenwart. Jesus ist hier heute Morgen mit seiner Gegenwart. Seine Herrlichkeit ist hier. Und du bist zu Hause in ihm. Du bist zu Hause im Vater. Du bist zu Hause in Gott. Wir beten ihn an, weil er uns erlöst hat. Wir beten ihn an, weil wir ihm alles verdanken. Er hat nicht nur den Himmel und die Erde geschaffen, sondern er hat uns erlöst durch das Blut Jesu Christi. Erlöst. Erlöst von der Macht der Sünde. Erlöst von der Macht des Todes. Erlöst von der Macht der Finsternis. Und hat uns sein neues Leben gegeben. Und deswegen gebührt ihm alle Ehre. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und ihm folgen wir nach. Jesus, wir beten dich an. Wir preisen deinen Namen. Wir beten dich an. Jesus, wir beten dich an. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Jesus. Jesus, mehr als alles andere bitten wir dich heute Morgen, dass du jedes einzelne Herz heute Morgen hier berührst und auch jedes einzelne Herz, das über Livestream zuschaut, berühre jedes einzelne Herz mit deiner Liebe, Herr. Lass jeden Einzelnen etwas von deiner Treue, von deiner Güte, von deiner Liebe, von deiner Gnade spüren heute Morgen, Herr. Begegne jedem Einzelnen persönlich, da wo er oder sie es gerade jetzt braucht, Herr. Danke, Herr, dass du ein treuer Gott bist, Herr. Und dir verdanken wir alles. Herr, sprich zu unseren Herzen, Herr. Ermutige uns, Herr. Erfrische uns, Herr. Gieß dein Geist neu aus auf uns, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Wolken- und Feuersäule, Herr. Die Wolkensäule deiner Gegenwart, die Feuersäule deiner Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir, Herr, dass sie mit uns geht, Herr, als deine Kinder, als dein Volk, Herr. Wir danken dir, Herr, dass sie mit uns gegangen ist die letzten 30 Jahre, Herr. Aber wir danken dir, Herr, und wir bitten dich, Herr, heute an diesem Tag, dass du deinen Geist ganz neu ausgießt, Herr, dass eine neue Ausgießung deines Geistes auf dein Volk kommt in diesem Land, Herr, eine Ausgießung, Herr, deiner Gegenwart, Herr, eine neue Ebene, eine neue Dimension, Herr, deines Wirkens, Herr, wir strecken uns aus nach dir, Herr, berühre uns neu, Herr, mit deinem Geist. Oh, Shikara. Wir strecken uns aus nach dir, Herr. deine Braut, Herr. Komm auf den Leib Christi. Komm in einer ganz neuen Dimension. Lass dies ein Tag sein, Herr, an dem dein Geist ganz neu ausgegossen wird auf uns alle, Herr. Komm und tröste die Trauernden, Herr. Herr, schaffe Versöhnung unter denen, die getrennt waren, Herr, heute Morgen. Herr, gieß deine Liebe aus, Herr. Herr, begegne denen, die vielleicht gerade heute Morgen aus einem schwierigen Beziehungsumfeld hierher gekommen sind, wo Streit war, wo Nöte waren, Herr. Begegne ihnen mit deiner Liebe heute Morgen, Herr. Begegne ihnen mit Versöhnung, Herr, in ihrem Herzen, Herr. Vielleicht bist du hierher gekommen oder du schaust über Livestream zu und du hast gehört von diesem 30-jährigen Jubiläum und du sagst in deinem Herzen oder da ist es in deinem Herzen und du sagst, oh, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass meine Ehe auch 30 Jahre gehalten hätte. Aber aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, hat es nicht funktioniert und da ist dieser Schmerz in deinem Herzen. Und da ist vielleicht auch diese Trauer in deinem Herzen, vielleicht sogar ein Gefühl irgendwie von Versagen in deinem Herzen. Jesus möchte dir heute begegnen, er möchte dich heute mit seiner Liebe trösten und er möchte dir sagen, wenn Menschen untreu sind, bin ich doch treu. Wenn Menschen dich verlassen, ich verlasse dich niemals. Oh, vielleicht war da Nöte in deiner Familie, vielleicht Trennung zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern, vielleicht zwischen Geschwistern oder was auch immer. Aber heute Morgen, weißt du, im Psalm 6, glaube ich, heißt es, selbst mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und heute Morgen ist seine Liebe hier, um dir zu begegnen, da wo du gerade jetzt bist, dich zu trösten. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gerade jetzt berührt er dich. Und da ist Heilung. Heilung für deine Seele. Heilung. Heilung für dein Herz. Auch Heilung für Körper. Es ist auch Heilung für Körper. Mit der Seele ist auch Heilung für Körper. Es ist auch Heilung für Körper. Er berührt dich. Schmerzen müssen gehen. Weil er ist der Herr, unser Arzt. Er ist der Herr, unser Heiler. Oh, wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du hier durch den Raum gehst. Du bist auferstanden und du lebst. Und du gehst hier durch diesen Raum, Herr. Um jedem Einzelnen persönlich zu dienen. Jedem Einzelnen persönlich zu begegnen. Egal, wie weit hinten im Raum oder wie hoch oben auf der Empore, Herr. Du siehst jeden Einzelnen, Herr. Wo er oder sie steht, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du zu jedem Einzelnen persönlich sprichst und jedem Einzelnen persönlich begegnest heute Morgen, Herr. Durch deine Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Oh, ich sehe gerade im Geist, es ist ein Ehepaar, das zuschaut über Livestream. Und da war wirklich, da war große Not in eurer Ehe und Uneinheit und wirklich die Frage war im Raum, wie geht es weiter? Aber gerade jetzt, während ihr über Livestream zuschaut, berührt euch die Liebe Gottes und da kommt eine Berührung. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Jesus betet für uns und er sagt auch heute zu euch als Ehepaar, die ihr zuschaut über Livestream, er sagt, ich habe für euch gebetet, damit euer Glaube nicht aufhört. Das ist das, was Jesus zu Petrus gesagt hat und das sagt er heute zu euch. Und da kommt Versöhnung, da kommt neue Liebe, da kommt Heilung, da kommt Freisetzung. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Lass uns noch einmal singen, Yeshua. Lass uns einfach ihn lieben. Es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Alles geht um Liebe im Reich Gottes. Er ist der Herr der Liebe. Die Kraft. Nein, ist es. Lass uns einfach mal alle zusammen das bekennen. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Lass uns unserem Gott mal die Ehre geben. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Und dann dürft ihr euch einen Platz suchen, dürft die Plätze einnehmen. Und dann wollen wir heute Morgen als Nächstes ganz besonders einen unserer Ehrengäste begrüßen, einen ganz, ganz besonderen Ehrengast. Und zwar Bruder Yun mit seinem Sohn Isaac. Bruder Yun ist ein Apostel aus China. Er hat in China, hat Gott ihn gesetzt über Millionen von Christen in der Untergrundkirche. Und er ist vor 27 Jahren, Ende 1997, auf übernatürliche Weise, wirklich wie der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte, auf übernatürliche Weise aus dem Hochsicherheitsgefängnis in China entkommen, ja, geführt von Gott. Und er kam kurz darauf auf übernatürliche Weise nach Deutschland. Und wir hatten das besondere Vorrecht, ihn Anfang 1998 auf dem ersten oder bei dem ersten nicht öffentliches kleines Pastorentreffen, das erste Treffen, das er hier in Deutschland veranstaltet hat, Anfang 1998. Und ich hatte vorher am Anfang schon gesagt, in 30 Jahren gibt es manche gewaltige Höhepunkte, aber es gibt auch manche gewaltige Tiefpunkte. Und der Punkt, als wir damals zu Bruder Yun kamen, um ihn predigen zu hören, war einer dieser extremen Tiefpunkte in unserem Leben. Und wir sind wirklich mit diesem Bewusstsein dahin gekommen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wenn Gott nicht zu uns spricht. Und wir kamen dorthin zu diesem Treffen, ich weiß es noch genau, und es gab bevor Bruder Yun predigte, bevor die Versammlung stattfand, gab es ein Essen und Bruder Yun kam in den Raum und irgendwie waren wir so platziert, dass wir direkt ihm gegenüber saßen und er kam, hat uns angeschaut, hat uns die Hand geschüttelt und er begann sofort, er kannte uns überhaupt nicht, er wusste überhaupt nichts von uns und er begann sofort über uns zu prophezeien und das hat uns absolut umgehaut damals. Und dann hat er gepredigt und ich dachte, der Mann kennt genau meine Situation. Der predigt die ganze Zeit nur für mich. Der predigt ein Wort nach dem anderen nur für mich. Und das hat uns wirklich rausgehoben damals aus der Situation, geistlich gesehen, in der wir damals waren. Und er kam daraufhin über mehrere Jahre, kam er öfters auch zu uns nach Hause, hat bei uns in der Gemeinde gepredigt und gedient. Und er hat uns ganz, ganz viel gelehrt. Wir haben alles aufgeschrieben, was wir, damals hatten wir noch keine so guten Computer wie heute, keine Handys, aber wir haben es trotzdem aufgeschrieben, später im Computer reingeschrieben. Und wir lesen noch oft die Lehren durch, die er uns damals gegeben hat am Esszimmertisch, hat uns gelehrt, hat uns gedient und wir können wirklich ohne jede Übertreibung sagen, ohne den Dienst in dieser Zeit damals von Bruder Yun gäbe es unseren Dienst nicht mehr, gäbe es Glory Life nicht. Und deswegen, als wir dieses Jubiläum geplant haben, haben wir gesagt, Irina und ich, wir haben sofort gesagt, Bruder Yun, Papa Yun, ja, muss die Predigt halten bei unserem Jubiläum, weil er ist uns wirklich ein geistlicher Vater geworden, damals schon. Und wir kennen ihn jetzt, wie gesagt, schon seit über 26 Jahren. Und wir sind so dankbar, dass er heute hier ist, was auch nicht selbstverständlich ist, denn er ist auch durch keine einfache Zeit jetzt gegangen. Seine Frau war schwer krank, im Februar schwer krank geworden und über Monate konnte er nirgends dienen und nirgends hin. Und das erste Mal hat er wieder bei uns gedient. Das erste Mal, dass er überhaupt wieder öffentlich gedient hat, war vor 2,5 Wochen in unserer Glory Life Schule. Und wir freuen uns so sehr, dass seiner Frau besser geht. Sie war da auch, bei der Glory Life Schule war sie mit dabei. Heute ist sie nicht da. Die Schwester von Isaac ist gekommen aus Kambodscha und dann haben sie dort eine gute Zeit zusammen. Aber wir sind so unendlich dankbar, dass Bruder Yun, Papa Yun heute Morgen hier ist mit Isaac, der selber Pastor ist. Pastor Isaac hat eine super Gemeinde. Wir waren auch schon ein paar Mal dort in der Nähe von Frankfurt. Also lasst uns die beiden mal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Halleluja. Das ist so wunderbar, dass Sie da sind. So ein Segen. Bitte die Mikrofone. Kommt nach oben. Komm. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja, Israel. Amen. Dies ist der Taten der Heiligen Macht. Lass uns erfreut und fröhlich sein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, denn der Heilige Macht. 伸出信心的手对你身边的人说，不要怕，这是耶和华所定的日子。 Guten Morgen, ihr Lieben. Lass uns Hände ausstrecken und unseren Nachbar zuversichtlich in die Augen schauen. Unser Nachbar begrüßen, unser Hände ausstrecken zu unserem Nachbar. Sag zu deinem Nachbar, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Amen. Hab keine Angst, Jesus liebt dich. Amen. Amen, Amen. Halleluja. Dies ist wahrlich der Tag, den der Herr für uns alle, auch besonders für dieses Haus gemacht hat. 26年前我来到了神差遣我从中国来到德国的第一场的聚会是半公开性的，不像今天，是半公开性的一个聚会。 Vor 26 Jahren, der Herr hat zu mir gesagt, ich führe dich in einem fremden Land. Und das war Deutschland. Und mein allererster halböffentlicher Gottesdienst, das war in Nürnberg. Und dort konnte ich Pastor Georg und Pastor Irina und kennenlernen. Und vor 26 Jahren, ich habe noch nichts verstanden in Deutschland. Und ich wurde eingeladen in Habekeller in Nürnberg mit Pastor Eckhard Höfig. Und er kommt heran, hat mich begrüßt und hat etwas gesagt. Ich habe auch nichts verstanden und hat mir einen Ring in meine Finger herangetan. Ich habe noch nie in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt getragen. Und in China trage mir keine Ringe. Und in dieser Ring steht, Jesus ist der Herr. Halleluja. 当我聚会的时候，我就看到这个年轻人。那个时候，我用形容耶稣传道的话语来讲，那是耶稣出来传道，年约三十岁。我不知道今年多大了。那个时候，他真正像耶稣一样，年约三十岁。 Und Pastor Georg saß mir gegenüber. Und ich weiß noch den Gesicht damals von ihm. Und deswegen heute Morgen im Büro haben wir zusammen gebetet für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Ich habe noch diesen Eindruck vor 26 Jahren, als Christus Jesus angefangen hat zu predigen, war er ein junger Mann im Alter von 30. Das war auch ungefähr von diesem Eindruck, den ich hatte von Pastor Georg. 一人看来，看不出来一个什么，但是 我感受到在他的生命之中有圣灵在他里面有一个呼召，他存圣灵怀孕。我记得在纽伦堡，我讲一个信息是要存圣灵怀孕。 Und ich weiß noch ganz genau der Botschaft, die ich vor 26 Jahren zu dir und zu den wenigen Leitern und Pastoren dort waren gepredigt habe. Das war schwanger werden durch den Heiligen Geist. Halleluja. 所以当一个人被圣灵怀孕的时候，需要有人给他发预言，他需要找到耶稣。 Und Pastor Georg saß damals mir genau gegenüber. Der Geist des Herrn sprach zu mir: Rede zu diesem jungen Mann. Er ist bereits schwanger geworden. Eine Schwangere braucht Ermutigung. Eine Schwangere braucht Begleitung und tröstenden Worte. 那个时候，我真正看到他们夫妻里面是一个被圣灵怀孕的人。 可能我不知道他们是不是有孩子已经升到天上去了，亚伯拉罕那个有孩子天上的星一样在那看着他，但是我看见他们夫妻是一个被圣灵怀孕，是一个有宣教的生命，有敬拜的生命，是一个将来要带下荣耀复兴的人。 Ich wusste nicht, ob sie zu dieser Zeit schon Kinder hatten, aber ich hatte den Eindruck, so wie Abraham sagt und der Herr, wie der Herr zu Abraham sagt, deine Kinder werden so viel sein wie die Sterne im Himmel und das Sand am Meer. Und das war auch der Eindruck, den ich schon vor 26 Jahren hatte, vor diesem Ehepaar. Und deswegen habe ich angefangen zu prophezeien und in den Leben hineinzusprechen, zu trösten und zu ermutigen. Hey, 走进到他们夫妇的办公室的时候，我看到这个妈妈，我说这个妈妈，她第一个上前来给我拥抱握手的时候，我就觉得她就是当今时代的伊丽莎白一样啊，她能够发出一种预言。你看见这个人，你看到这年轻人，他里面你的里面的耶稣就开始跳动起来。 Und Schwester Lilo habe ich zuvor noch nie kennengelernt und heute wirklich das allererste Mal. Und als ich in Pastors Büro reinkam und sie war der allererste, die mich umarmt hat, genau in dem Moment, der Herr sagt zu mir, sie ist genau die Elisabeth zu dieser Maria-Ehepaar. Und jedes Mal, wenn ihr euch seht, der Geist des Herrn und bewegt sich und strömt in ihnen und sie ermutigen sich gegenseitig und helfen einander, dem Herrn zu dienen, um den Nationen zu dienen. Halleluja! Und für alle, die die noch nicht kennen, Schwester Lilo, bitte steh kurz auf. Das ist eine Mama in Christus. Und bevor ich anfange zu predigen, ich brauche einen Segen von dir. Bitte komm nach vorne und sprich ein Segensgebet für uns alle. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Beten auf Deutsch. Amen. Bruder Young, als du gekommen bist ins Büro, habe ich gesehen, dass über dir der Geist Gottes ruht. Und du ruhst in ihm. Du bist nicht nur ein Vater. Du bist ein Großvater. Und dein Herz ist erfüllt von dieser Liebe von Jesus. Und ich habe gehört, wie Jesus gesagt hat, dieser Vater ist gesetzt für andere Väter und Mütter, um sie zu ermutigen, nicht aufzugeben. Amen. Und das ist deine Botschaft. Das möchte ich dir prophetisch noch mal sagen. Es geht darum, dass du einer bist, der durchgekämpft hat. Einer bist, der weiß in deinem Geist, was es heißt, an Jesus zu hängen. Und jetzt bringst du uns diese Erfahrung in der Kraft Jesu, dass wir das Rennen laufen. Halleluja. Halleluja. Yes. Amen. Amen. Amen. Ich segne dich. Und eigentlich müsstest du mich segnen. Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. 就像玛利亚一样，单单从圣灵怀孕，遇见了神，神要给他说，要从他里面，要给这个时代生出盼望救主。 Und vor 26 Jahren, das war mein klarer Eindruck, habe ich Pastor Irena und Pastor Georg gesehen, habe ich eine schwangere Ehepaar gesehen, in Vision, im Reich Gottes durch den Heiligen Geist. Und da habe ich eine kleine Ermutigung in ihr Leben hineingesprochen. Eine Schwangere hat ein besonderes Thema, die sie gerne spricht, die andere Leute nicht verstehen und nicht verstehen werden. Und deswegen, der Herr führte mich, auch einer, der vor vielen Jahren schwanger geworden ist, im Heiligen Geist, um euch in eurer Schwangerschaft zu ermutigen. Und genauso hat der Herr auch Schwester Lilo zu euch geführt und eine große Schwester, um euch beizustehen in eurer Schwangerschaft. Halleluja! 30年是一个美好的日子。 你们结婚30年，宣教30年，建立教会30年。 Und 30 Jahre an großen Tagen zu feiern. 30 Jahre ist ein heilige Zahl. 30 Jahre Ehe, 30 Jahre Dienst und 30 Jahre auch diese Gemeinde Glory Life Zentrum. 哇，不但是大卫作王的时候30岁。 我觉得说神真正是你们向耶稣出来传道的时候，这是你们又一个30年的开始。 Und das ist ein neuer Anfang, so wie Christus damals angefangen hat, war er 30 Jahre. Als König David König geworden ist, war er genau 30 Jahre alt. Also es liegt noch größere Herrlichkeit vor euch. 我们要效法耶稣，你现在是一个30岁，过去教会结婚到现在教会这30年，我知道你们的人生像主耶稣一样，经历着酸甜苦辣，被人藐视，被人讥笑，被人遗忘，什么事情都会有。 Die vergangenen 30 Jahre, sowohl in der Ehe, im Dienst, aber auch in der lokalen Gemeinde. Und es war genau wie das Leben von unserem Herrn Jesus Christus. War voll Freude, aber auch Momentum der Enttäuschung und der Niederlage. Aber ihr habt nicht aufgegeben. Das, was ihr als Gemeinde, als Ehepaar, als Dienst auch weltweit in den vergangenen 30 Jahren erlebt haben, das wird ein Schatz, ein Segen, eine Quelle sein für die Nationen. Halleluja! Das ist ihr, das ist ihr,今天有一个新的日子开始临到了。耶稣在30岁的时候，他来到了约旦河，受约翰的施洗约翰的洗礼之后，他 从河里上来，正祷告的时候，突然间天要为他打开。 Und im Matthäus-Evangelium lesen wir, als Jesus getauft wurde mit 30 Jahren. Und sobald er aus dem Wasser heraufkam, der Himmel hat sich geöffnet. Und ich prophezeie, in den kommenden Jahren, in den kommenden 30 Jahren, ihr werdet hier rankommen in Zeit der offenen Himmel, wo der Heilige Geist jeden Tag, jederzeit herabkommt wie ein Taube. 我在神的面前说， 天要为你们打开的时候已经到了，不但是在这里这个城市，要在欧洲，要透过网络，在全世界，天要为你们打开。人不但是看见你们身上那个圣灵的鸽子在你们的身上这种奇妙的作为，人还会存你们的信息中听到神的声音。 In den vergangenen 30 Jahren viele Menschen in viele Städte und in Nationen wurde gesegnet, wurde geheilt und freigesetzt. Aber das war wirklich nur der kleine Anfang. Ab heute eine größere, geöffnete Himmel und in viel noch geschlossene Städte, Gemeinden, Nationen wird werden sich öffnen und sie öffnen sich unter das, diese Botschaft, was ihr im Leben trägt und was ihr als Ehepaar, auch als Dienst trägt und wirklich in alle Richtungen und verbreitet werden und zu Grüßen und Grüßensegen gesetzt werden. Halleluja! Jesus出来传福音之前, 他所行的第一件神迹, 就是参加一个宴会, 在宴会上, 就有人一个祷告的妈妈, 好像母亲一样, 在看到的时候, 耶稣, und die Hochzeit zu Kana ist uns sehr, sehr bekannt, die allererste Wunder unserem Herrn bewirkt hat, sein erster öffentlicher Dienst. Und das Fest war wunderbar und die Gesellschaft war wunderbar, aber sie haben keinen Wein mehr, sie haben keine lebendige Hoffnung und lebendige Freude mehr. Und jetzt, der Herr benutzt die Mama von Jesus und den Befehl gegeben hat, hört auf meinen Sohn, alles, was er zu euch sagt, macht und tut, es würde Wunder und Zeichen geschehen. 只有认识圣灵、认识耶稣的人才会找耶稣， 他们的酒用尽了。 Und nur die Menschen, die wirklich keine Freude mehr haben, die wirklich am Ende ihres Lebens gekommen sind, sie werden zur Quelle kommen, sie werden zu Jesus nahbar sein, weil sie brauchen dieses wahre, lebendiges Wasser und Feuer in ihrem Leben. 也许你们像当年的耶稣回答母亲的话语说：“夫人，我的时候还没有到。”但是我今天告诉你们，这是你们的时候。Und vielleicht es gibt auch manchmal Verzweiflungen in eurem Herzen, vielleicht auch im Team, auch in der Gemeinde. Sagen: Was möchte der Herr noch Größeres uns geben? Und der Herr sagt: Und durch einer Mutter in Christus, einen Vater in Christus, auch in diesem Moment zu euch. Und alles, was der Herr Jesus euch sagt und tut und macht, ohne Verzweiflung, dann wird Wunder und Zeichen auch in diesem Ort geschehen. Halleluja! 所以我来到这里的时候，我都看到这个老母亲，我说，你要大胆地对那些用人，对这个时代被神使用的人， 对耶稣的门徒们说，听这个人的，你要为他做见证，听他的，听耶稣的，他怎样告诉你们，你们就怎样行。So heute auch meine Schwester Lilo ist eine besondere Freude für mich. Ich habe schon, wir haben schon miteinander ausgetauscht und sie auch ermutigt. Spricht zu der Gemeinde, spricht zu den Nationen und hört auf diese junge Mann und hört auf dieser Pastor, hört auf diese Pastoren, weil sie sind schwanger geworden durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ruht in ihrem Leben und dient mit ihnen zusammen, macht mit ihnen zusammen den Namen Jesus groß unter den Nationen. Halleluja. 这个世界的酒快用尽了，但是当酒用尽的时候，记住一定要去找耶稣。 Und der Wein in unserer Welt, der Wein in den Gemeinden Jesu geht oft zu Ende. Und sie kommen zum Gottesdienst in vielen, vielen Orten und haben keine wahre lebendiges Wasser und Feuer und brennt in sich. Und der Herr sagt zu uns zu als Gemeinde, auch als großer Glory Life Family, und kommt zu dieses Haus und kommt zu diesem Dienst und folgt Männern und Frauen nach, die schwanger geworden sind durch den Heiligen Geist. Folge Männern und Frauen Gottes nach, die getrunken und die immer trinken und von dem Wasser des Lebens. Halleluja! Ich weiß, dass in Europa, in Deutschland, in Europa, in Amerika, in dieser Zeit nicht mehr Glauben. 你知道吗？参加什么宴会的时候，都会请牧师来祷告，连总统到欧会都要请牧师来祷告。这个宴会，其实祷告是祷告，人却不知道这个时代的酒已经用尽了。真正需要的不是宗教，是耶稣。 Es ist mir eine Freude, auch immer wieder hierher zu kommen, mit euch dem Herrn zu feiern. Und ich bin auch ein bisschen durch die Welt bereist. Und selbst weil ein Präsident angesetzt wird und da kommt sogar ein Pastor. Da laden sie sogar einen Pastor ein und es spricht ein Segen. Also Ein Gebet fehlt nicht. Und ein formelles Gebet fehlt nicht. Religiosität fehlt nicht. Und ein Programm, der christliche Programm fehlt auch nicht. Aber das, was in dieser Welt, im Reich Gottes fehlt, ist lebendiges Wasser und lebendiger Wein und freudige Quelle des Lebens. Und ich freue mich, auch in diesem Haus zu sein, weil hier es sprudelt, hier es brennt und hier es fließt. Halleluja. Und die Mutter Jesus, die kennt Jesus genau. Die wusste ganz genau, was Jesus kann und wer Jesus wirklich ist. Und deswegen sagt sie, und mach alles, was mein Sohn zu euch sagt. Frag nicht nach, sei kein Verzweifler, sondern es wird Wunder und Zeichen und die Glaubenstat befolgen. 各位在宴席上的管家们, 祷告的勇士们, 我将在神的面前告诉各位, 神圣的渴望与期待, 你可以把明天带进今天, 可以把将来带进现在。 Und lieber Mitarbeiter, lieber Partner und lieber Geschwister, diesem Haus unterstützen, mit diesem Haus gehen. Und wenn der Herr Jesus jetzt ein Wort zu dir sagt, so wie er zu den Chef von den damaligen Hochzeitsfest, mache das und jenes, frage nicht zu viel nach, mach, was Christus sagt, mach, was der Heilige Geist in dein Herz hineingelegt hat, mach, was die Propheten, die Väter und die Mutter des Glaubens und die bestätigt, es wird Wein kommen, es wird Feuer kommen, es wird lebendiges Wasser fließen. Halleluja! 这个世界真像一个大宴席一样，这个世界真正看不到盼望了，看不到未来了。这个时代真的很需要你来到神的面前来告诉他的门徒们说，告诉用人，你们要听耶稣，要留心听耶稣讲什么话。 Und unsere Welt, auch die christliche Welt, oft ist wie eine riesengroße Party. Die Beschäftigungen sind da, ein Programm ist da und zweiklassige Getränke sind da, aber das erfüllt nicht wirklich. Und wir sind in einer Gemeindefest. Heute feiern wir 30-jährige Gemeindebestehen, Dienstbestehen. Und der Herr Jesus ist heute Morgen mitten unter uns. Er hatte Worte, um zu sagen. Er hatte wichtige Worte für die Zukunft dieses Dienstes, auch jeder persönliches Leben zu sagen, dass wir wahrhaftig was geben zu haben, fließen zu haben. Und lass uns auch durch den ganzen Fest aufmerksam zuhören, was der Herr, was der Geistesherr zu sagen hat. 也许你的生命，也许你的家，也许你的事业，你的教会可能现在进入了一个状况，就快用尽了，没有力量，不知道该怎样解决这个问题。只有一件事情：祷告，等候，看神给你说什么话。 Und einige unter uns, aber auch online, und vielleicht sagst du, Bruder Yun, und das lebendige Wasser in meiner Ehe, auch meine persönliche Kraft, und das Wasser reicht nicht mehr mal für mich selbst. Wie soll ich weiterhin und fließen von lebendigem Wasser für alle anderen? Und ich habe kein kostbarer Wein mehr in meinem Dienst, in meinem Leben. Und dies ist der Tag des Herrn für dich. Komm zu Jesus, trink von ihm und hör zu, was er zu dir zu sagen hat. Und das, was unsere Welt und fehlt, das sind nicht schlaue Predigten und gute Worte über die Bibel Und es fehlt auch nicht schöne Gebete und herrliche Programme, sondern das, was dieser Welt und die Gemeinden fehlt, ist einfach simpel Gehorsam und Hinhören auf Christus. Und hier möchte ich ein kleines Zeugnis geben, das, was ich im Leben mit dem Herrn erlebt habe. 他出生的时候，我为了福音的缘故，那时正在监牢里。 Und das ist mein Sohn, der mich übersetzt. Als geboren wurde, saß ich noch im Gefängnis. 我从监狱出来的时候，有一个为加勒台湾，他给我的书上写序言的时候说，我第一次看见天上人云弟兄的时候，那时他年约30岁，没有什么背景，但是我看见这个人。 Und es gab so einen lutherischen Pastor, der fast jedes Jahr in meine Heimat kam, wo Zentralchina ist, um uns zu unterstützen und zu helfen. Und er hat ein Buch geschrieben, auch ein Vorwort in meinem Buch geschrieben, das allererste Mal, als ich Bruder Yun gesehen habe, er war ungefähr 30 Jahre alt und kam frisch aus dem Gefängnis. 第三次正式关进到监牢里的时候，那个时候从人力眼光来看是没有一点办法了，酒用尽了，办法用尽了，方法用尽了。 Und kurze Zeit später, und ich ging wieder zu predigen, wurde ich verhaftet, wurde zum vierten Mal ins Gefängnis gesperrt. Und Geschäftsleute haben ihre Möglichkeit benutzt und auch Politiker haben ihre Möglichkeit benutzt. Aber selbst die Polizisten haben gesagt, dieser Mann wird im Gefängnis sterben. Wir werden ihn töten. Er werde nie wieder lebendig aus dem Hochsicherheitsgefängnis aus China rausgehen. 我第一次坐监的时候，我的儿子，他出生。 我没有看到他，我不是个好爸爸，我也没有照顾好我的妻子，因为为了福音的缘故在监狱里头。等我第三次在监狱的时候，孩子还不到10岁。 Und als mein Sohn geboren wurde, saß ich im Gefängnis. Und das allererste Mal, und als ich ihn gesehen habe, war er schon 5. Und dann zum vierten Mal wurde ich wieder verhaftet, dann war er schon ein Teenager. 那个时候有很多我的朋友们基督徒朋友们他们祷告一段时间里就放弃了说没有办法了也就是酒用尽了所有能用的办法都用了有人拿100万块钱人民币找政府赎出来保出来政府说不可以这个人非要把一直坐在监牢里头坐到死 Und als ich zum vierten Mal verhaftet wurde, und selbst mein Leiter, meine Mitarbeiter, engste Mitarbeiter, die haben untereinander gesagt, lass uns um Bruder Yuns Frau und 2 Kinder kümmern und lass uns für sie da sein, weil Bruder Yun wird im Gefängnis getötet werden. Für ihn, es gibt keine Hoffnung mehr. Selbst Pastoren und Prediger, die haben solch ein Statement gesagt. Und es gab auch Geschäftsleute, die wollen die Polizisten bestechen mit den Millionen von Geldern und dass sie mich freikaufen wollen. Aber die Polizisten haben gesagt, normalerweise nehmen wir so eine große Summe Geld gerne ein. Aber dieser Mann dürfen wir ihn nicht freilassen. 后来我们在我现在说在这个伊萨特这里这个阿佛切里面这个瓦达马萨达祖国发现我们德国的基督徒瑞士的基督徒欧洲的基督徒就开始一个人给大使馆的写一封信好几千封信去抗议去游行 Und das war ca. vor 26, 27 Jahren. Und der AVC, Aktion für verfolgte Christen, und hier in Deutschland, aber auch in der Schweiz, haben Demonstrationen organisiert, auch Briefe-Demonstrationen an die chinesische Botschafter getan. Aber alle diese Bemühungen haben nichts geholfen. 他们动用另外一种，就是找到美国的国会参政，用宗教这个迫害。 有107个参政两院的议员签字，我见过他们， 一张签字, 克林顿签字, 就是要交给中国政府, 一定无条件地要释放这位神的仆人从监狱里走。 Und viele Jahre später habe ich das Weiße Haus in Amerika besucht und Präsident Clinton, aber auch George W. Bush, und durfte ich persönlich kennenlernen. Und sie haben gesagt, Bruder Yun, als du damals im Gefängnis warst, wir haben wirklich und versucht, dir zu helfen. Wir haben 106 Senatoren zusammengerufen. Alle haben einen gemeinsamen Brief unterschrieben. Wir haben versucht, Druck auszuüben an die chinesische Regierung. Aber du warst einfach zu schlimm für sie. Und sie wollen dich nicht freilassen. Halleluja. 当我感谢神有一般家庭教会的弟兄姊妹, 他们一听说放弃希望，就让他好好在监牢里面待住吧。我们照顾一下他的家就对了。就在这时候，有一般弟兄姊妹不，他们带着神圣的渴望和期待，进食祷告，连续五天也不吃也不喝，就是一直进食祷告，进食祷告。神啊，你是彼得的神，是保罗的神，你是云弟兄的神，我们需要他。 Was mich damals sehr traurig gemacht habe, war meine eigenen Geschwister und Mitarbeiter im Reich Gottes, sogar die untereinander große Verzweiflung hatten und dann schon einen Plan B geschmiedet haben. Sagen, lass uns um die Familien gut kümmern und die alte Mama kümmern und so Bruder Jüng kann in Ruhe zum Herrn in die Herrlichkeit gehen. Aber trotz der Mitarbeiter und der Geschwister, die Hoffnung aufgegeben haben, aber es war einige Elterngeschwister, die haben gesagt, und der Herr hat Wunder und Zeichen und es unser Gebet gehört. Das kann nicht sein, dass unser Prediger und der Pastor im Gefängnis sterben wird. Wir geben nicht auf. Und sie haben angefangen zu beten und zu fassen. Am fünften Tag, der Herr hat zu ihnen gesprochen. Und ich weiß noch ganz genau, heute Morgen und auf der Fahrt hierher von Frankfurt habe ich noch mit meinem geistlichen Vater einen Summgottesdienst gehabt für die Pastoren in China und in den Nahosten. Er ist 85 Jahre alt und hat voll Feuer und Klarheit noch das Evangelium gepredigt, die Prediger ermutigt, nicht aufzugeben und das Evangelium zu predigen. Und einige, die damals für mich gebetet haben, war heute Morgen im Zoom-Meeting. Ich weiß noch ganz genau, das waren 9 Geschwister, die in einem Haus Tag und Nacht ohne Wasser, ohne Essen für mich gebetet haben. Die haben gesagt, Herr, wenn du unser Prediger, wenn du unser Bruder nicht unter freilässt, wir werden so lange nicht essen und trinken. Und richtige Demonstration vor dem Herrn gemacht. Und 这个时代需要耶稣，耶稣出现，万事改变，欧洲要从死里复活，要看见一个更大的荣耀与复兴的浪潮。Ihr Lieben, was Reich Gottes braucht, ist solche Männer und Frauen, solche Väter und Mütter, solche jungen Leute die sagen, Herr, ich glaube an dich wirklich. Ich glaube wirklich an die Kraft des Gebets. Ich glaube wirklich an den Namen Jesu. Ich lebe wirklich 100% das, was du mir sagst. Nicht nur ein bisschen versuchen, wenn es nicht klappt, schon gleich aufgeben. Und ich weiß noch ganz genau, am fünften Tag, als diese 9 Geschwister für mich gebetet haben, der Herr Jesus an einem Morgens persönlich ist in dem Gefängnis rangekommen. Ich habe seine Gegenwart gespürt, die ich sehr gut erkannte. Er sagt zu mir, warum sperrst du dich selbst in ein Gefängnis? Geh raus, raus dieses Gefängnis. Jesus看见他的母亲被圣灵怀孕的人那种渴望和期待的时候，耶稣说：“好吧，你们把六口石缸，不但是你们没有酒了，连谁都没有了。你们把六口石缸里头，门口有六口石缸。” 把它每个里面都三桶水倒满， Ich wurde sehr, sehr mutig durch die Geschichte auch heute Morgen. Die Glaube von Maria. Und so sie weiß ganz genau, Jesus hatte Jünger, Jesus hatte oder Nachfolger, Jesus hatte viel, viele Menschen, die um sich geschart haben. Aber Jesus wusste ganz genau, das ist mein Sohn, das ist der Sohn Gottes. Er kann alles, er ist der mächtige König. Deswegen hat sie zu den Dienern gesagt, mach alles, was mein Sohn sagt. Und Jesus sagte, füll die 6 Wasserkrüge und mit Wasser. Sie haben nicht nur kein Wein mehr, sie haben auch Wasserknappheit. Und nachdem sie den Worten Jesus befolgt haben, haben sie genug Freude, genug Leben und genug auch Wein zum Trinken. Ich bin 66 Jahre alt. Ich predige das Evangelium seit genau 50 Jahren. Und ich schaue mein Leben an. Ich sage, mein Leben ist so wie damals die 5 dieser 6 Wasserkrüge. Und die 6. Und mein Leben war wie diese 6 Wasserkrüge und fast nur nutzlos. Und da steht vom Eingang des Hofs und manche haben dort ihre Hände gewaschen, manche haben ihre Füße gewaschen und manchmal wächst Unkraut drin und niemand hat mein Leben beachtet. Aber diese 9 Geschwister, sie haben Worte Jesu gehört. Sie haben Worte Jesu wahrgenommen. Sie haben angefangen, in mein Leben zu investieren, im Gebete. Sie haben mich geliebt und sie haben mich getragen. Und jetzt, und so viele Jahre später, ich habe immer noch Wasser weiterzugeben. Und Menschen sagen zu mir, Bruder Jürgen, warum bereitest du nie eine Predigt vor? Ich sage, jede Minute, ich bin immer vorbereitet. Ich kann schon eine halbe Bibel auswendig. Und ich stehe morgens, jeden Morgen, 3-4 Uhr, ich lerne Gottes auswendig. Mein Wasser ist voll. Und deswegen habe ich ja auch Öl heute Morgen dabei, um Männer und Frauen Gottes zu salben und für sie zu beten. Halleluja. 我们每个人都需要里面 尽管过了50岁60岁的人就好像六口石缸一样神要用他的道要浇灌里面要满了神的道这个时代需要神饥饿并非无病干渴并非无病这个时代真的很需要神的话 Und heute feiern wir 30-jährige Gemeindejubiläum. Und es sind 3 riesengroße Wasserkrüge. Der Herr möchte mit lebendiges Wasser füllen, mit seiner Freude, mit seinem Geist füllen. Und Schwester Lilo, bestimmt bist du auch in meinem Alter, bis an 6, 10 Jahre älter, dann 7 Wasserkrüge. Und wir sind nicht zu alt für den Herrn. Der Herr möchte uns füllen, unsere 7 Wasserkrüge. Und viele von uns, wir sind jetzt 6 Wasserkrüge und 5 Wasserkrüge. Heute Morgen, der Herr möchte uns füllen. 谁要把你里面的水也要摇出来, 你愿意吗? 要摇出来, 给这个时代的人喝, 就需要神的话, 要给这个时代。 Ihr Lieben, und viele von uns, ihr seid 5, 6, 7, vielleicht 8 Wasserkrüge. Ihr habt so viel Wasser, so viel Freude und so viel Geist Gottes in den Jahren in euch gesammelt. Und jetzt ist die Zeit, wo der Herr sagt, und nehmt das Wasser raus und gibt das Volk zum Trinken. Halleluja. 你千万不要说我没有用了，我是六口十干，我排到边上退二线了。不，神说我都用你这个，你认为没有用，别人都认为你没有用的时候，主说我用你，我要把你的水舀出来给这个时代喝。 Viele Geschwister hier und vielleicht denkst du, ich bin schon Großeltern und ich habe mein Leben schon hinter mir. Und der Herr sagt, genau jetzt ist der Zeit, wo der Herr zu dir redet, gib ihr ihnen zu essen, gib ihr ihnen zu trinken. Und Menschen werden kommen und von dir erfüllt werden. Menschen werden zu dir kommen, von dir trinken, wo du ihnen das Wasser und das Feuer und die Gnadengaben weitergibst und ihr Leben gesegnet werden. Halleluja, das ist Jesus, was er gemacht hat. Das erste Wunder, das Wunder wird weiter passieren. In den letzten 30 Jahren, es war wunderschön, es war herrlich. Die Gegenwart des Herrn lagert in eurem Leben, in diesem Haus. Aber das war wirklich nur der Anfang. Und in den kommenden unter 30 Jahren, das sind 30 riesengroße Wasserkrüge vorbereitet. Voller Feuer, voller Wasser und voller Heiligen Geist, wo die Nationen wirklich davon satt werden und ihnen Hunger, ihnen Durst gestillt werden sollen. Halleluja, ich möchte noch etwas sagen. Jesus hat das letzte Mal 神迹, 我们知道一件事情, 在加利利这个, 这个提比利亚, 在那个河边啊, 行这个神迹, 因为这个时代的人啊, 用自己的方法, 已经达不到鱼了, 很多的牧师, 现在失业了, 找不到工作了, 特别疫情期间, 你预备的东西, 没有办法了。 Ich möchte enden mit meiner Botschaft, die letzte Wunder, die unserem Herrn bewirkt hat. Mit Petrus, mit seinen geliebten Jüngern, die aufgegeben haben, wieder in ihre eigene Methode, ihre eigene Wege, ihre eigene Kraft nachzugehen, um ihr Leben zu sorgen. Und sie konnten nichts fangen. Und deswegen der Herr fragt, meine Kinder, habt ihr heute Morgen was zu essen? Habt ihr im Leben was zu essen? Fließt da noch Wasser? Brennt da noch Heiliger Geist? Und habt ihr noch genug Brot an Menschen weiterzugeben? Und viele Menschen sind arbeitslos geworden. Und das sprechen wir nicht nur unter ihren natürlichen Beruf als Pastor, als Prediger, sondern viele innerlich haben aufgegeben. Und heute Morgen ist der Morgen, wo der Herr zu uns sagt, ich möchte dein Leben versorgen und dass du weiter Fisch und Brot und Wasser und Feuer hast, um weiterzugehen. Wir haben viele Jesus-Jünger, du kannst das Kreuz, du kannst vielleicht die Bibel ganz gut aus und du hast schon so viele Predigten gehört und über die Wahrheit, über die Lehre Jesu, aber du glaubst nicht von ganzem Herzen an die Auferstehungskraft Jesu. Und heute Morgen, der Herr ruft dich, auch uns als Gesamt und Glory Life Family. Glaub an die Auferstehungskraft, dass der Herr Jesus wirklich lebt. Er wirkt die Toten auf und er bewirkt Wunder und Zeichen. Er hat eine größere Herrlichkeit für unser Leben. Du warst viele Jahre mit dem Herrn unterwegs und du hast Wunder und Zeichen gesehen und du hast viele Worte vom Herrn persönlich gehört. Aber es fehlt noch etwas in deinem Leben, nämlich die Kraft der Auferstehung und die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Herr sagt, ohne das, du kannst die Verfolgung nicht bestehen. Ohne das, du kannst die Erweckung nicht tragen. Ohne das, du kannst nicht bis zum Schluss und deine Hände ausstrecken, um vom Heiligen Geist geführt zu werden. Und heute Morgen ist der Morgen, wo der Herr dich ruft. 主耶稣快来了，他都站在岸上，他知道你整夜的痛苦、呐喊、挣扎、哭泣。 Der Morgenröte ist bereits aufgegangen. Unser Herr Jesus steht hier, steht am Flussrand. Er hatte Fisch gegrillt. Er hatte wunderbare Mahlzeit für dich und für mich vorbereitet. Er fragt dich, hast du noch was zum Essen? Hast du mich lieb? Und der Herr möchte den Rest unseres Lebens, egal wie viele Jahre wir noch vor uns haben, er möchte, dass wir in voller Kraft, zwar in Kraft seiner Auferstehung, dienen, geben und rennen. Jesus sagt, wenn ihr, Schauzimmer, ihr habt ihr Chili, ma? Ihr habt ihr Chili, ma? Ihr habt ihr Chili, ma? Ihr habt ihr Chili, ma? Ihr habt ihr Chili, ma? Und heute Morgen, und er schaute dir in den Augen, sagt, denk nicht an gestern. Heute ist ein neuer Tag. Mein Sohn, meine Tochter, habt ihr in der Gemeinde noch Feuer? Hast du in deinem Dienst noch Kraft der Wunder und Kraft der Heilung und der Gnade der Helligkeit? Und komm zu mir und trink von mir und iss von mir, damit du weitergehen kannst. Und vielleicht bist du auch sehr verwirrt. Und was soll ich machen? Ich gehe fischen, die alle gehen mit dir. Das sieht wunderbar aus, aber du bist orientierungslos. Und der Herr sagt zu dir, ich bin deine einzige Hoffnung, ich bin deine einzige Quelle. Und ohne mir und ohne meinen Beistand kannst du nicht bestehen. 30 Jahre Gemeinde bestehen. Und damit wir uns weiter bestehen können, in allem, was wir tun, in allem, wer wir sind, brauchen wir dieses Feuer und brauchen wir dieses Wasser. Und sei ehrlich zu Jesus auch heute Morgen. Herr, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Meine Gemeinde fließt kein Wasser mehr. Mein Dienst habe keine Heilung mehr. Schon lange habe ich die Herrlichkeit Gottes nicht mehr erlebt. Heute Morgen. Und der Herr schaut dir in den Augen, schaut dir in deinem Herzen und er sagt, ich möchte dich erneuert erfüllen. 这天国的福音要传遍天下，要传回耶路撒冷。耶稣说：“我的羊听我的声音，我的鱼也是听我的声音。欧洲的，我说造的人，美洲的这个时代的人也是需要听我的声音。” Das Evangelium wird gepredigt durch die ganze Erde. Dann erst wird der Herr Jesus zurückkommen. Und Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimmen. Und das ist das Wort des Herrn für uns, aber auch für jeder Einzelne. Meine Fische hören auch meine Stimmen. Vielleicht du hast dich sehr, sehr bemüht, um Fische zu fangen. Und du hast nichts gefangen. Und du hast so viel Mühe und Arbeit gemacht. Und da hattest du nichts bekommen. Und der Herr sagt, meine Fische hören nur meine Stimmen. Hast du noch meine Stimme mehr? Hast du noch meine Worte in dir? Und heute Morgen ist die Zeit, wo der Herr dich erneut erfüllt mit er sich selbst. Halleluja. 你不要一直控制这个世界金融风暴，我摸会，我真的不知道该怎么办。这个时代，金子是主的，银子是主的，万国的这一切都是听主的声音。 Und ganz zum Schluss, und der Herr Jesus hatte seinen Jungen gefragt, hast du mich lieb? Und finde keine Ausrede mehr. Ich habe kein Gold, ich habe kein Silber, ich habe kein das und kein jenes. Gold und Silber gehört dem Herrn. Leben gehört dem Herrn. Der Herr hält diese Welt in seine Hände. Halleluja. 我们现在奉耶稣的名义从站起来，我的时候到了。现在我要邀请我们的牧师，邀请同工们上来，我们要一起祷告。我们今天真正诚诚实实地来到主的面前，对他说：“我们需要复兴，我们需要新酒，我们需要看见你的荣耀，经历从死里复活的见证，诚实地告诉主。” Ganz zum Schluss meiner Botschaft, bevor Pastor Georg kommt und das übernimmt und Schwester Lilo noch ein Wort weitergibt. Und Und möchte, dass der Pastor Georg auch mit uns betet, dass das heute ist ein großer Grund zu feiern, aber ist auch eine große Möglichkeit, dass wir uns erneuert uns dem Herrn hingeben, ihn einladen, sage Herr, das Feuer muss brennen, das Wasser in mir muss weiter sprudeln und es muss weiter fließen und ohne deiner selbst kann ich nicht weiter bestehen. 我们一同来到主的面前站起来，他是主。 Lass uns bitte zusammen aufstehen. Er ist der Herr. Er ist der Herr der Nationen und er ist der Herr, der von den Tod und der Auferstanden ist. Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist Auferstanden. Du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. 我们奉耶稣的名一同跪下来。 Du bist Herr. Ihr Lieben, bevor wir weitermachen, lass uns alle auf die Knie gehen. Vom Herrn. Du bist auferstanden, du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Ja, Pastor Georg, bitte, ja. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, okay. Okay, du musst kommen. Er will uns salben, also. Halleluja, danke Jesus. Okay. Vater, in diesem besonderen heiligen Moment, ich bete für deinen Sohn Georg, ich bete für deine Tochter Irena. Heute, ihr werdet wieder 30 Jahre alt sein. Vater, salbt und gebraucht Pastor Georg und Irena, und so wie du Christus gesalbt und gebraucht hast, dass er ihn alle Städte und Dörfer, die Nationen hingehen, die Dämonen austreiben, die Toten auferwecken, die Kranken heilen und die Unreine unterheilen und das Evangelium und das Reich Gottes predigen. Vater, hab Gunst, hab Autorität, hab Gnade mit den beiden und gebrauch sie als Vater und Mutter für die Nationen. Vater, der Salbung der Apostel, der Salbung an den Prophet und der Salbung der Lehrer, der Evangelist und der Salbung der Hirte. Herr, auch der Salbung der Lobpreis und in diesem Moment Doppelsalbung ruht in eurem Leben. Und von nun an, der Herr öffnet doppelt Türen und die Nationen und die Herzen und die Städte und die geschlossene Städte und die Gemeinden sich öffnen für diesen Dienst. Vater, Im Namen Jesus Christus, in der Autorität, die er uns gegeben hat, ich spreche Salbung, Erweiterung, unter Grenzen Erweiterung, dass der Herr von aller Seite in euch gibt, unter das eine besondere Salbung der Krebsheilung und dass der Scharen von Menschen, die an Krebskrankheit leiden, sollte geheilt werden, unter von Lepra geplagt sind, sollte durch euer Dienst scharenweise geheilt werden. Und der Herr sagt, wer mir nachfolgen will und so dort sein, wo ich bin, wie eine Weizenkorn in den Erde fallen. Amen. Danke, Herr, dass du Pastor Georg und Irena wie eine Weizenkorn, und dass sie nicht nur 30, 60 und 100-fache, sondern 1000 oder 10.000-fach Früchte für dich in dein Reich hereinbringen dürfen. Im Namen Jesus habe ich euch gesegnet und habe ich für euch gebetet. Danke, Herr, dass du einen noch größeren geöffneten Himmel im Leben haben, in den Dienst haben. Und im Namen Jesus haben wir gebetet. Amen. Amen. Wow, vielen Dank, Bruder Jün und Isaac. Vielen Dank euch für euren wunderbaren Dienst. Und wer von euch die Geschichte noch nicht kennt, wie Bruder Jün übernatürlich aus dem Gefängnis rausgekommen ist, weil das hat er uns jetzt noch nicht erzählt, der muss einfach sein Buch lesen. Da steht's drin. Ja. Okay, gut, das ist gewaltige Geschichte, preist den Herrn. Er ist auf jeden Fall kurz nachdem die gebetet haben, hat der Herr ihn übernatürlich mit zwei gebrochenen Beinen. Er hatte zwei gebrochene Beine, sie hatten ihm beide Beine gebrochen. Der Herr hat zu ihm gesagt, komm raus aus dem Gefängnis. Und er hat einfach gehorcht, ist aufgestanden, die Beine waren geheilt, die Türen haben sich geöffnet, eine nach der anderen. Und er ist einfach rausgegangen. Wie es Jesus gesagt hat. Halleluja. Das war die Kurzversion. Halleluja. Jetzt wollen wir Lilo Keller bitten, sie möchte uns ein prophetisches Wort noch weitergeben und dann auch unser ganzes Team, also das pastorale Team und das Core-Team auch noch segnen zum Schluss. Und da freuen wir uns ganz besonders draußen. Vielleicht noch ein Wort auch zu Lilo. Ihr Mann Gary ist ja vor einem Jahr zum Herrn gegangen. Alle, die bei der Einweihung damals dabei waren, vor 5 Jahren, da war Gary noch hier unter uns. Und er war wirklich auch ein geistlicher Vater für uns. Und wir sind so dankbar einfach für die Freundschaft, für die Beziehung seit jetzt über 10 Jahren. Und Lilo ist eine echte Prophetin Gottes, wird gebraucht von Gott überall im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Mit ihrem Mann hat sie die Stiftung Schleife gegründet. Und es ist uns eine große Ehre, dass sie auch heute Morgen hier ist. Also gebt ihr auch nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Applaus nochmal für dich. Guten Morgen. Wow. Sabaracha Shabadagada. Wir danken Jesus, dass er so hier ist mit seiner Salbung. Spürt, trinkt ihr? Trinkt ihr? Es ist so viel da, die Engel sind da. Es ist ein Vorrecht, dass ein Dienst so alt wird. 30 Jahre. Es ist alt für einen Dienst, der wächst und wächst und wächst, und es hat kein Ende, sondern eben Ich möchte auch sagen, es hat erst angefangen, ihr beiden. Heute komme ich mit etwas, was ja etwas anders ist. Ich habe nämlich euch ein Wort mitgebracht, das mich jetzt sehr beschäftigt hat, weil ich ein Erlebnis hatte mit dem Herrn Jesus. Und eigentlich hatte ich vor, euch etwas anderes zu sagen. Aber wie es halt so ist, und mit dem möchte ich beginnen, ich bin jetzt 2 Tage um 5.55 Uhr erwacht am Morgen. 5, 5, 5. Also dreifache Gnade, oder? Und ich habe das natürlich für mich genommen, selbstverständlich. Ich habe mich auch gefragt, ob ich von jetzt an um 5.55 Uhr aufstehen soll. Was, Jesus, hast du zu sagen? Und dann hat er mir gesagt, das ist für die beiden. Und damit möchte ich beginnen. Das ist nämlich, es gibt ganz wenige Stellen, wo diese 5, 5, 5 vorkommen in der Bibel. Und dann hat mich der Herr erinnert an Jesaja 55, 5. Und das ist ein Kernwort. Ich habe dann noch etwas anderes, was ich euch gleich zu Anfang mitteilen will, weil es eigentlich in das hineingeht, was Bruder Jön gesagt hat. Da heißt es, siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst. Und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Ich weiß, das ist eine Verheißung an das Volk Israel. Aber sie ist jetzt eine Verheißung für euch. Sie werden kommen. Ihr werdet nicht nur gehen, sondern sie werden kommen. Weil ich erkläre und deklariere, es ist ein Ort des heiligen Bodens. Und darum kommen sie, weil er da wohnt, weil er die Ehre hat da, weil er angebetet wird und weil er groß gemacht wird. Und da werden sie heil werden. Die, die ihn nicht kennen, werden ihn kennenlernen. Die verzweifelt sind, werden aufgestellt werden. Auch in diesem Haus. Und dieses Haus wird in Kürze zu klein werden. Es braucht noch mal was. Aber ihr habt ja das Alte abbezahlt, dann ist es gut. Das sind auch solche Wunder. Wisst ihr das überhaupt, ihr lieben Freunde von der Gemeinde? Das sind Wunder vor dem Herrn. Es gibt so viele, die schleppen sich herum mit Schulden. Und der Herr hat euch versorgt. Und es wird weitergehen. Es wird weitergehen. So, jetzt erzähle ich euch von diesem Encounter, das ich hatte mit dem Herrn Jesus. Ich ging also spazieren, das mache ich manchmal mit, einfach so zum Erholen, oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr allein spaziere. Wisst ihr, wie das geht? Du merkst einfach, komisch, es läuft jemand mit. Und dann wird's ja manchmal so warm, nicht nur ums Herz, sondern du merkst einfach, es läuft jemand mit dir. Und ich habe gemerkt, Jesus ist mit mir. Er ist mit mir auf diesem Spaziergang. Und dann ist er zu mir gekommen und hat sich vor mich hingestellt. Jetzt kommt das zum Tragen hier. Und dann stand er vor mir mit einem Pomegranate, mit einem Liebesapfel. Er vor mir. Und er hat zu mir gesagt, darf ich dich lieb haben? Darf ich dich lieben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Herr, der kommt zu mir und sagt, darf ich dich lieben? Dieser gewaltige Vater, dieser gewaltige Jesus, dieser gewaltige Heilige Geist, dem alles gehört und der alles in allem ist, kommt mit diesem Liebesapfel und sagt, darf ich dich lieben? Natürlich habe ich geweint auf meinem Spaziergang und gesagt, ja, ja, ja, natürlich, gern, gern, gern. Und in dem Moment, als dieses Ja von mir, dieses schluchzende Ja, ich war einfach so überwältigt, dass er zu mir kommt, dieser kleinen Frau auf einem Spaziergang, und mir sagt, darf ich dich lieben? Merkt ihr? Er kommt zu den kleinen Frauen, kommt zu den kleinen Männern, er kommt zu den Kindern, er kommt zu den Greisen, er kommt zu jedem. Manchmal zu solchen, die es nicht mal wollen. Er kommt, er ist auf dem Weg. Hallo? Schau. Darf ich dich lieben? Und ich meine, diese Gegenwart hat mich so überschattet. Und als ich in der Vorbereitung war für euch, hat er zu mir gesagt, ich will von dir, dass du diese Geschichte erzählst und dass du von dieser Geschichte etwas weiter erzählst, was ich mit ihnen tun will. Ich bin also heute hier als ein Sprachrohr des Herrn Jesus und gebe euch diesen Liebesapfel. Er ist von Israel. Es ist der einzige, den ich noch habe. Aber er hat zu mir gesagt, du musst ihn hergeben. Manchmal muss man das Liebste, was man hat, hergeben. So Erinnerungen, oder? Er kommt von Magdala. Und Magdala ist ja diese Stelle, wo der Herr Jesus eben so beschenkt worden ist von der Maria Magdalena, die ihm seine Füße gesalbt hat und die Füße nachher getrocknet hat mit ihren Haaren. Da gibt es ein wunderbares Relief übrigens jetzt. Die machen dort diese Kunst. Es geht aber nicht um die Kunst, sondern es geht um diese Frage. Die habe ich an euch, die habe ich an die Gemeinde, die Jesus sagt, darf ich dich lieben? Und ihr merkt, da geht es nochmal um ganz andere Dimensionen. Das ist eine Liebe, eine Anfrage. Wir haben gehört, wir lieben ihn, ja, das wissen wir. Und jetzt kommt er und sagt, darf ich dich lieben? Ich meine, da geht ein Schaudern durch uns, weil wir wissen, eigentlich brauchen wir diesen zweiten Wein. Wir brauchen eine neue Offenbarung nochmal, wer der Herr eben noch ist. Wie viel größer. Sein Verstand ist unausforschlich, sagt der Jesaja. Er ist viel größer. Seine Liebe, die sprengt alle unsere Vorstellungen. Alle. Und das ist eine Einladung, dass wir jetzt nicht weitergehen. Ja, wir haben den Segen von Bruder Young, wir haben den Segen von weiß ich wem allem und den Segen von Herr Jesus Christus und wir wissen, wie es geht. Ich muss euch sagen, je älter ich werde, desto mehr weiß ich nicht mehr, wie es geht. Wirklich nicht. Total abhängig, total durstig, total hungrig, total hingegeben, weiß ich was, geschmolzen, in dem, dass ich weiß, ohne ihn läuft überhaupt nichts. Einfach nichts. Und das ist eigentlich die Frage. Darf ich dich lieben? Damit du zu einer Person wirst, durch die Jesus wirken kann. Ihr wisst es, im Mantel des Herrn Jesus, des hohen Priesters, im hohepriesterlichen Gewand, waren ja diese Pomegranates, diese Liebesäpfel, diese Granatäpfel, eingenäht mit den Glöcklein. Da komme ich später noch dazu. Und das hat eine Bedeutung, weil ich glaube, die Liebesbotschaft hat etwas zu tun mit dem Hohepriester, den eben der vor Gott steht als das Lamm Gottes. Dieser Hohepriester, der für uns betet, dieser Hohepriester, der durchs Land schreitet. Liebesäpfel stehen für ganz viel, da könnte man viel sagen, aber sie stehen vor allem für die Leidenschaft Gottes, für die Liebe Gottes. Und die Frage ist, darf er dich und mich mit der ganzen Leidenschaft lieben? Das könnte heißen, dass er dich und mich gürtet und uns dahin führt, wo wir nicht wollen. Das könnte heißen, dass er unsere Pläne ständig durchkreuzt. Das könnte heißen, dass es nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Neue Zeit. Neue Zeit. Und ja, ihr werdet euch ausbreiten, rechts und links und oben und unten. Ja, ihr werdet noch mehr zu den Nationen gehen. Ja, sie werden zu euch kommen. Ja. Und gleichzeitig wird nicht alles einfach weitergehen, weil wir in eine neue Zeit hineinkommen und wo wir beweglich sein müssen und fragen, wie willst du uns jetzt in dieser Situation lieben, damit, immer damit, wir diese Liebe weitergeben können. Es geht ja immer darum. Und da gibt es kein Schema. Jetzt erzähle ich euch noch eine kleine Geschichte, eine Glockengeschichte, die geht nicht so lang. Ich war in Moravian Falls, das kennt ihr. Und da sind wir immer hingegangen, mein Mann und ich, etwa 2 Monate oder 3 im Jahr, in eine kleine Kabine. Und da haben wir Gott gesucht und waren einfach da im Gebet. Und eines Tages war ich da in meinem kleinen Prophetenstübchen. Das war so ebenerdig, mitten im Wald, ganz einsam. Und dann habe ich ein riesen Glockengeläut gehört. Und ich habe gedacht, also jetzt ist etwas nicht in Ordnung mit dir. Habe ich einen Tinnitus oder was ist dir? Aber es hat so geläutet. Bin ich nach draußen gerannt vor das Haus und dann war es dort Totenstille. Dann bin ich wieder vor meinem Pult und ich habe mich hingesetzt, weil ich da am Hören war und am Anbeten. Und dann haben wieder diese Glocken geläutet. Und ich habe gedacht, was findet hier statt? Ich hatte keine Ahnung. Bin ich zu meinem Prophetenvater gegangen. Das war der Bob Jones, der ist jetzt auch schon beim Herrn. Die feiern jetzt da, der Geri und er, hoffe ich. Ja, und dann hat er nur gelacht, als ich ihm diese Geschichte erzählt habe und hat zu mir gesagt, weißt du nicht? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Und er hat gesagt, das war der Hohepriester Jesu, den du gehört hast, wie er das Land beschritten hat. Ihr wisst, wenn der Hohepriester sich bewegt hat, dann haben diese Glöcklein am Saum seines Gewandes haben geklingelt und man hat ihn gehört. Die Übertragung heißt, und das ist euer prophetisches Wort, der Hohepriester wird dieses Land durchschreiten. Er wird es neu durchschreiten. Ihr werdet die Klänge des Himmels, das sind ja die Glocken. Ich habe euch eins mitgebracht. Ein uraltes Glöcklein aus der Schweiz. Applaus. wenn er geht, wenn er das Land geht, dann heißt das, wenn er dein Land des Lebens, hallo, dein Land des Lebens beschreitet, dein Herz ausschreitet, dann kommt der Klang des Himmels in dich hinein. Dann wirst du zum Klang des Himmels. Wenn er dir seine Liebe gibt, dann wirst du Liebe. Und von dir geht Liebe. Und wenn du das Land beschreitest, dann ist Klang des Himmels und die Liebe des Vaters gehen von dir aus, ob du was sagst oder nicht. Und es wird Veränderung geschehen. Und wenn du sprichst, dann wird es der Klang und der Sound und das Wort des Himmels sein. Und wenn du musizierst und anbetest, dann wird es dieser Klang sein, den du vorher gehört hast im Himmel. Ups. Es ist eine neue Zeit. Wir wissen, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Ihr seid dieses königliche, priesterliche Geschlecht, das jetzt dieses Land beschreitet. Und ich sage das auch speziell nochmal für Deutschland. Ich habe gehört vom Herrn Jesus, er schreitet das Land ab. Und wenn du das nächste Mal die Kirchenglocken hörst, dann bete und sag, danke, hohe Priester Jesus, dass du das Land abschreitest. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass dein Arm nicht zu kurz ist. Danke, dass du Hoffnung hast für dieses Land. Danke, dass du diese Nation liebst. Danke, dass wir hier in deinem Namen regieren können. Hallo. Das ist nicht einfach ein Liebeswort, was ich habe, sondern es ist ein Regierungswort. Wenn das so ist, dass wir die Glocken sind, wenn das so ist, dass wir die Liebe repräsentieren, dann heißt es, wir können nicht gleich bleiben, zumindest ich ganz sicher, wie wir jetzt sind. Dann heißt das, er nimmt uns nochmal in dieses Feuer hinein, damit auch Feuer von uns ausgeht. Und das Feuer bewirkt vor allem Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5:5, wieder die 5. Also. Ich segne euch, bin überzeugt, dass ihr Werkzeuge werdet, ein Ort der Immunität seid, werdet, wo der Herr wirklich seinen Kopf hinlegen kann und wo ihr erfahrt, dass er euch so, so, so liebt, dass er euch fragt, darf ich euch lieben? Amen. Genau. Dann würde ich einfach das pastorale Team bitten und auch das Chor-Team von uns, dass ihr nach vorne kommt, einfach auf die Bühne, und dann wollen uns Bruder Jün und Lilo zum Schluss einfach nochmal alle zusammen segnen, okay? Also pastorales Team und Chor-Team, kommt nach oben. Genau. Halleluja. Vielen Dank, Lilo, für dein Wort. Halleluja. Und Bruder Jürgen, genau, und Isa kommt auch nach oben. Und genau, wie machen wir es am besten? So, ja, okay. Ja, genau. So, die Bühne voll. Hinter uns ist der feurige Ring und Schutzwall. Halleluja. Sieht auch gut aus. Okay. Gut. Bruder Jün, willst du beginnen? Und dann geben wir es weiter. Haben wir noch das zweite Mikro, bitte? Oder am besten drei Mikros. Ja. Dann hat jeder ein Mikro. Amen. Ich sage ein Mikro. Und dann Lilo ein Mikro. Genau. Okay. Halleluja. Halleluja. Ich bin ein Schäden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. 神把我从中国的监牢里面带出来，来到西国的时候，放在我心中的一句话，就是你要呼召，你要告诉西方的基督徒、牧师、传道、长老，做出一个正确的决定，跟随耶稣做主门徒。 So in diesem besonderen Moment, und der Herr hat ein Wort, ein simples Wort in mein Herz gelegt, um dir, Georg und Irina, zu sagen: Triff heute erneut die Liebesentscheidung für Christus. Ich will dir folgen und ich will dort sein, wo du auch sein wirst. Der Herr hat euch als Leiterschaft angesetzt, Leiterschaft auch unter Leiter von vielen auch berufen. Und heute, in diesem Moment, der Herr ruft euch wieder, folge mir nach. Und in diesem Moment, wir möchten auch euch segnen. Und unser Herr Jesus, sein größte Sehnsucht und unser Vater, sein größte Sehnsucht ist, alle Knie sollen vor ihm beugen. Und aller Mund, egal welcher Mund in dieser Welt, soll bekennen, Jesus Christus allein ist der Herr. 我奉耶稣的名邀请我们楼上楼下的人一同站起来举起手来来祝福我们站在前面愿意把自己的生命献给主当作活祭的 Komm, ihr Lieben, lass uns gemeinsam aufstehen, unsere heilige Hände ausstrecken zu den Leiterschaft, die den Herrn auch berufen hat, und die Füße beten und sie segnen. 主耶稣，我要奉你的名来祝福这个团队，成为使徒的团队，成为先知的团队。 Vater, ich möchte beten für dieser Team. Und es ist ein Team der Apostel, Team der Pastoren, Team der Leiter, die du angesetzt hast. So, Pastor Georg und Pastor Irina, ich möchte euch und das gesamte Team einladen, auf den Knie zu gehen. Und um den Segen und zu empfangen. Und die Gemeinde Jesu betet mit. Vater, wir segnen dieses gesamte Team und das Glory Life Zentrum. Herr, danke, das ist ein Team von heutigen Josua, das das Volk Gottes führt, um durch den Jordanfluss durchzuqueren und die mit deiner Salbung, mit deiner Kraft Länder anzunehmen und Städte anzunehmen und die Menschen für dich zu gewinnen und deine Heilung, deine Herrlichkeit zu verbreiten. 下了, Und Pastor Karl, und dein Nachname ist Karl. In diesem Moment, der Herr sagt Kaleb. Und Kaleb, Pastor Kaleb. Und du bist nicht alt, du bist noch so frisch wie vor 40 Jahren, so wie in Gottes Wort steht. Und der Herr sagt zu dir, durch die Männer und Frauen Gottes wurde dir sehr viele Landerei verheißen. Und geh hin und mit deiner Mannschaft, mit den Geschwistern, die den Herr zur Seite gestellt hast, nimm die Land ein und erober die Städte für Christus. 我要奉耶稣的名恩膏这一个团队的每一个人都成为这个时代的立位人。 Und der Herr segne euch als Team. Und ihr seid ein Team, nicht nur von Josua, ihr seid ein Team der Leviten. Ihr seid ein Team der Leviten, die Bundeslade in eurer Schulter trägt, in eurem Herzen die Gegenwart Gottes trägt. 主啊，让他们不仅仅是立位人，让每一个同工都能够知道自己是君尊的祭司，是圣洁的国度，是神的儿女，把天国带进欧洲。 Vater, danke, dass du dieses Team und zwar noch viel mehr zusammenschweißt und dieses Team als Priester, als König, als Prophetin für die Nationen und dein Reich Gottes und herabholen auf diese Erde. Dein Reich komme, dein Willen geschehen durch ihn Leben und ihn Dienst. Und Pastor Karl und Pastor Kaleb, und der Herr redet zu dir. Vergiss nicht, du hast gerade angefangen. Du hast noch so viele Ländereien, die dem Herrn für dich vorbereitet hat, für dein Team vorbereitet hat. Geh hin in deiner Kraft, geh hin in die Kraft des Heiligen Geistes und nimm die Länderei ein und werde der Leuchtturm, dass die Könige und von den Nationen werden zu Licht Gottes kommen. Herr Jesus, dein Reich komme in dieser Land. Herr, dein Reich komme, dein Plan wird geschehen und deine Kraft wird sichtbar durch dieses Team. Vater, gebrauche dieses Team, das Team der Barmherzigkeit, das Team mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit hineingehen in Menschens Einsamkeit und in Menschens Nöte, in Menschens Krankheit und dort sie Heilung zu bringen, deine Friede zu bringen und deine Auferstehungskraft zu bringen. Und ich segne euch. Ich segne euch zu diesem Liebestanz mit dem Herrn Jesus. Ich segne euch, dass ihr euch geführt wisst in einer Liebesgemeinschaft. Ich segne euch, dass diese Liebe euch so durchflutet, dass ihr immer zu in diesem Rest, in diesem Frieden, in dieser Wirklichkeit der himmlischen Welt eingebettet seid zur Rechten Gottes mit dem Herrn Jesus Christus. Und ich segne euch mit Einheit. Ich segne euch, dass eure Herzen einander zugeeignet und zugewandt sind. Ich segne euch, dass ihr schnell vergebt. Ich segne euch, dass ihr Irritationen schnell loslasst. Und ich segne euch, dass ihr als eine Armee, eine Liebesarmee in diesen Krieg zieht, der nicht unser Krieg ist, sondern der jetzt schon besiegt ist. Und ich segne euch, dass ihr beim Schlafen Träume habt, Visionen habt, dass ihr Visitationen habt und dass ihr wisst, wir werden genährt vom Himmel. Wir sind Angeschlossene, wir sind diese Könige und Priester. Dazu segne ich euch im Namen Jesu. Und es soll die Auferstehungskraft Jesu zu euch kommen, im Namen Jesu. Und ich preise dich, Vater, dass du dich verherrlichst, dass dein Name groß wird. Ich spreche aus Auferstehungskraft in dieses Haus und das ganze hier, ganze Team hier. Shabba, Shabba, Shabba. Echom, Baba, Yetor, Baba. Yeso, Koraba. Ukole, Baby, Koraba. Vater, ich danke dir, dass du dich verherrlichst, weil wir an dir hangen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank euch. Halleluja. Und jetzt wollen wir euch alle segnen. Streckt einfach mal alle eure Hände aus. Kommt alle vom pastoralen Team und wir alle zusammen. Streckt mal einfach mal eure Hände zu allen aus. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier segnest, Herr, in dieser Festversammlung, Herr, mit deiner Gegenwart, mit einer Zunahme deiner Herrlichkeit, Herr, einer Zunahme deiner Kraft, Herr, einer Zunahme deiner Liebe, Herr, einer Zunahme, Herr, deiner Durchschlagskraft, Herr, auch wenn schwierige Situationen sind, wenn Nöte da sind, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du uns wirklich diese göttliche Resilienz gibst, Herr, in jeder Situation, Herr, in die wir kommen und durch die wir gehen, Herr. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen segnest, wirklich als einen starken Sohn, eine starke Tochter deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Vater, Herr, für diese starke Familie, Herr. Danke, Herr, für diese starke Braut, Herr. Danke, Herr, für diese starke Armee von Königen und Priestern in Christus, Herr, die das Land einnehmen für dich, Herr, in Jesu Namen, Herr. Wir lieben dich, Herr, und wir geben dir alle Ehre, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir wollen euch einfach auch nochmal allen danken, die gekommen sind, allen, die über Livestream zuschauen, allen Mitarbeitern auch ganz besonders, die diesen Tag möglich gemacht haben. Da steckt viel Arbeit auch dahinter, hinter dem Ganzen. Unsere Angestellten haben schwer gearbeitet, viele Ehrenamtliche haben schwer gearbeitet. Und wir wollen Ihnen allen danken und auch allen, die überhaupt die letzten 30 Jahre hier bei Glory Life mitgearbeitet haben. Nicht alle sind schon 30 Jahre dabei, aber trotzdem, wir haben so viele wirklich treue, hingegebene Mitarbeiter, die wirklich voll hinter uns stehen und die das alles möglich machen. Lasst uns einfach mal, ja, da müsst ihr euch, die meisten müssen sich selber einen Applaus geben, aber lasst uns einfach mal Jesus in uns allen einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. So gut. Halleluja. Preis den Herrn, so schön. Wir werden nachher beim Nachmittagsprogramm, werden wir noch einigen auch noch weiter danken. Aber jetzt an der Stelle dürft ihr Platz nehmen und Sabrina wird gleich kommen und euch sagen, wie es weitergeht. Aber ich möchte euch natürlich auch die Gelegenheit geben, wie jeden Sonntag auch ein Saatkorn zu säen, zu geben ins Reich Gottes hinein, in aller Freiheit. Das Wort Gottes sagt, niemand soll aus Zwang geben, sondern einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also wenn du es auf dem Herzen hast, wenn Gott es dir aufs Herz legt, dann darfst du jetzt einfach, wenn wir die Eimer durchgeben, darfst du hineingeben. Du hast immer zwei Möglichkeiten bei uns hier live vor Ort. Du kannst eine Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist und dann überweisen oder du kannst einfach in bar geben, so wie es du auf dem Herzen hast. Wenn du über Livestream zuschaust, da werden die Infos eingeblendet, sodass du auch dich beteiligen kannst, entweder per IBAN oder per PayPal oder per Kreditkarte. Einfach tu das, was er dir aufs Herz gelegt hat, in aller Freiheit und mit großer Freude. Amen.